Kapitel 6, Übung A20. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Ich. Mich. Natürlich. 16. Sprechen. Möchte. Bücher. Nächste. Euch. Weich. Manchmal. München. Milch. Welche. Durch. Mädchen. Brötchen. Ich möchte 16 Bücher. Wie gefällt euch München? Ich spreche Deutsch. Welche Brötchen möchtet ihr? Manchmal trinke ich Milch. Natürlich esse ich weiche Eier. Wichtig. Billig. Wenig. Richtig. Ledig. 60. Ich bin ledig. Die Bücher sind billig. Das ist richtig und wichtig. Ich möchte gern Milch in den Tee, aber nur wenig. Das Brötchen kostet 60 Cent. Machen. Nach. Woche. Doch. Buch. Kuchen. Auch. Rauchen. Was machen wir nächste Woche? Nächste Woche fahre ich nach München. Isst du auch gern Kuchen? Rauchen Sie